ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم في المحن ضعيفة أفران شمدج من der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir waren im Jahre 8 nach der Auswanderung und wir sprechen heute über Ghazwat Hunain. Ghazwat Hunain, Wadi qarib min al-Ta'if, beinahu wa beina Mekka, bid'atu 10 mila min jihati Arafat, yani Hunain, bein Mekka wa al-Ta'if, ila jihati عرفات. بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله والمؤمنين مكة، فزعت هوازن وثقيف، هوازن وثقيف من قبائل العرب المشهورة، وفزع معها، هبوا جميعا، هوازن، ثقيف، نصر، جشم، وسعد بن بكر، وولوا عليهم مالك ابن عوف النصري. وطبعا أرادوا أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وجعل مالك بن عوف النساء خلف الجيش حتى ما يهربوا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في شوال من هذا العام، قيل لخمس أو ست من شوال، في 12,000. وهذه الغزوة كان فيها أكثر عدد للمسلمين، 10,000 الذين كانوا في فتح مكة، و2,000 من الأعراب وأهل مكة الطلقاء. طبعا وبعضهم مؤلف قلوبهم كانوا يريدون فقط الغنائم والنساء، وخرج في الجيش كذلك 80 من أهل الشرك من المشركين، فيهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. واستعار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 100 درع من صفوان بن أمية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال صفوان: لا، لعلي أرغب في الإسلام، يعني لعلي يدخل الإسلام، فلذلك لا. وسار الجيش حتى وصلوا إلى منطقة حنين، وهناك كان قد استعد أهل هوازن وثقيف وغيرهم من الأعراب بأن تحصنوا قرب الوادي. فلما دخل جيش المسلمين في ذلك المكان، هجم هؤلاء جميعا هجمة رجل واحد على جيش المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ففر من جيش المسلمين، فروا حتى وصل الطلائع الفرار إلى مكة، يعني حوالي 14-15 ميل، يعني حوالي 25-30 كيلو متر هرب، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلته البيضاء وينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا كان معروف عندهم، يعني يقال هكذا، ينادى بالجد، باسم الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان العباس رجلا ضخما طويل، فقال له: نادي الأنصار، يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمع الأنصار ذلك رجعوا، الذي ما استطاع أنه يرجع بدابته تركها ورجع. وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وربيع بن الحارث وكثير، ولكن هؤلاء الكثير من الصحابة كانوا قلة بالنسبة للجيش الكبير. واشتد القتال، ونصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى أيه النبي صلى الله عليه وسلم بملائكة من السماء فثبت الصحابة رضوان الله عليهم وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتحول ذلك الأمر إلى نصر في أول الأمر ذلك الخسارة تحولت إلى نصر في أول الأمر. بعض الأعراض وبعض ضعفاء القلوب يعني تشفوا بالمسلمين ولكن بعضهم مثل صفوان بن أمية ما كان مسلم ما أحب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الحمية قال لأن يعني يملكني رجل من قريش أحب إلي من رجل من هوازن. ولذلك بارك الله فيكم علم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم الله سبحانه وتعالى درسا أن الكثرة ليست هي الأساس. في أول معركة كان فيها المسلمين أكثر منهم فلما أعجبتهم كثرتهم وانغروا بها الله سبحانه وتعالى ما نصرهم لأن الأمر ليس بالكثرة وما النصر إلا من عند الله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا ما نعرفه إلا يعني النصر ما يجي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذه الموقعة وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قتلت فقال من قتلها قالوا خالد قال ما كان لهذه أن تقاتل أو أن تقتل وقال لأحد الصحابة الحق خالدا فقل له لا يقتلن وليدا ولا امرأة ولا عسيفا يعني العسيف والأعرج أو المريض يعني ما يقتل لا طفل ولا مرأة ولا أعرج. وطبعا كان هذا درس الذين فروا في أول الأمر كانوا الناس الذين أسلموا حديثا أو الناس اللي خرجوا مؤلف قلوبهم من أجل الغنائم وكان هذا بالنسبة للمسلمين درس قاسي لهم. فلما انهزمت هوازن وثقيف ذهبت فرقة منهم إلى الطائف فرقة أخرى في أوطاس وفرقة في نخلة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في سرية إلى أوطاس فترانا الطرفان فقتل أبو عامر رضي الله عليه فولى أبا موسى الأشعري وبعد ذلك انتصر المسلمون كذلك في هذه السرية. طبعا بارك الله فيكم فيما بعد كانت غزوة الطائف. أول شيء نتكلم بالألماني ثم إذا عندنا وقت نتكلم على غزوة الطائف. إذا غزوة حنين غزوة مشهورة معروفة والدرس الذي كان فيها الدرس الذي كان في غزوة حنين أن المسلمين ظنوا أنهم بعدتهم لن يغلبوا قالوا كيف يغلب جيش فيه 12 ألفا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ولكن هذا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإيانا نظن الأمر بالكثرة إيانا قد يكون 5 يعبدون الله سبحانه وتعالى أحسن مليون و3 على قلب رجل واحد عقيدة سليمة أحسن من الآلاف والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم ناخدين دبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم ميكا دفخايت هات فون شيركون فون قدسن دينا غاية عابن ديوت فون هوازن فون ثقيف هوازن فون ثقيف بيزن أرابي ششتمة ديزي جروسي ششتمة بعضا ديزي لوتا هارن قزاك بكتمت محمد هات يتس besiegt, der wird uns angreifen. Bevor er uns angreift, sollten wir ihn angreifen. Deshalb kamen diese Leute zusammen, Hawazin, Thaqif, Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakr, das bedeutet, und manche von Bani Hilal, auf jeden Fall, die waren viele arabische Stämme, die kamen zusammen, die haben sich verbündet und sie wollten gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Sie haben einen sozusagen Generalführer genommen, der war Malik ibn Auf al-Nasri. Dieser Malik ibn Auf hat einen Plan gehabt. Er hat gesagt, wir haben nicht so viel. Wir haben keine Wahl. Entweder gewinnen wir oder werden die Muslime uns sozusagen alles wegnehmen. Deshalb hat er gesagt, wir machen die Kinder und die Frauen hinter der Armee und wir marschieren. Da hat man ihm gesagt, تريد أن نصمم ديس بكنت أو ديفا عن ديشتا هذه مزاك يجب تستس هذه مزاك يا دعم الديلوتي إذنوت نشت دي sich überlegen oder die Gedanken bekommen, dass sie zurückkehren. Weil wenn sie zurückkehren, dann verlassen sie ihre Kinder. Du redest, sagt ihnen, egal was du machst, wer nicht kämpfen will, dann kannst du ihn nicht zwingen. Auf jeden Fall. Sie haben sich verbündet und sie haben einen Platz sozusagen ausgesucht, das war Hunain. Hunain ist ungefähr 25 Kilometer entfernt von Mekka in Richtung Abba'if, von der Seite von Arafat. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat davon gehört, dass die Leute sich versammelt haben und dass diese Leute ihn angreifen würden. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Sahaba aufgerufen, dass sie sich auch vorbereiten. Da kamen die 10.000 Leute von Mekka, die mit ihm waren, und 2.000 Leute von den weiten Arab und von den Leuten von Mekka, die befreit waren. Und andere Leute waren dabei, ja, die sozusagen ihre Herzen für den Islam gewonnen sollten. Und es gab auch unter anderem Leute, die Götzendiener waren, die kein Muslime waren, die wollten mitmachen. Wie zum Beispiel Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr und andere. Die waren keine Muslime und die wollten auch mitmachen. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Waffen gebraucht. Er hat das von einem Nicht-Muslim ausgeliehen, der hieß Safwan ibn Umayyah. Der Prophet hat von ihm 100 Rüstungen genommen. Und der Prophet sagte ihm, wenn was passiert, dann garantiere ich das. Safwan sagte ihm, du brauchst nicht. Er hat gesagt, warum? Das ist dein Vermögen. Er hat ihm gesagt, ja, ich überlege, dass ich den Islam annehme. Das ist so geblieben. Auf jeden Fall, die Armee von Muslimin ist in Richtung Hunain. Und in diesem Ort haben die Leute von Hawazin und Thaqif, sie haben sich verschanzt, sehr gut. Als die Muslime dort waren, dann kamen die Leute von jeder Richtung. Und die haben die Muslime angegriffen. Die Muslime waren 12.000. Die haben gedacht, ja, wir sind 12.000. Wer kann uns besiegen? Wer kann gegen uns sozusagen halten in diesem Zusammenhang. Und sie haben gedacht, sie werden alles schaffen. Aber als das anfing und sie haben von jeder Seite die Angreifer gehabt, viele von den neuen Muslimen oder von den Leuten, die nur dabei waren, um Beute zu bekommen, sie haben den Platz verlassen und sie sind weggerannt. Und der Prophet sieht das vor seinen Augen, wo die Leute rennen. Natürlich nicht alle. Die Sahaba, Abu Bakr, Ali ibn al-Qalib, andere, die sind geblieben. Und auch viele, die richtig gläubig waren. Aber durch diesen Angriff, was sehr schnell war, hat man wirklich die Konzentration verloren. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat angefangen zu schreien. Ich bin der Gesandte oder ich bin der Prophet ohne Lüge. Ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Damit die Leute wissen, der Prophet ist noch da. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat seinen Onkel Al-Abbas befohlen. Was Al-Abbas ruft, der sollte aufrufen, oh Leute von Al-Ansar, das wird von den Leuten von Medina, Leute von Al-Shajara, von dem Baum, die Leute, die treu alt geschworen haben unter dem Baum. Leute von Surat al-Baqarah. Und er hat das Al-Abbas laut gesagt. Als die Sahaba das hörten, sie kamen alle zurück. Und sie wollten den Propheten Muhammad s.a.w. verteidigen. Da kamen sie zurück und Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel geschickt, damit sie dem Propheten Muhammad s.a.w. helfen. Und so nach der Verlust am Anfang an haben die Muslime gewonnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich Koran herabgesandt in Surah Tawbah, die Surah 9, die Ayat 25 bis 27. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala hat euch den Sieg in vielen Schlachten oder in vielen Zügen gegeben und am Tag von Hunain. Und بن حق الله سبحانه وتعالى بس اكلات مرت هزن با ليفن با بس دي زي لو gedacht haben am Anfang an wir sind so viel und weil wir so viel sind dann werden wir bestimmt gewinnen no das ist nicht so im Islam Quantität ist nicht wichtig nicht wichtig Qualität ist wichtig drei Leute die gläubig sind und die Allah fürchten die können mehr schaffen als Tausende die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten das geht nicht um Zahlen weil viele Leute denken das geht um Zahlen aber am Ende Zahlen Zahlen bringt nicht Quantität aber Qualität ist wichtig und das war die Lektion in diesem Schlacht natürlich die Beduinen und die Gegner des Islam am Anfang an die haben sich gefreut weil sie gedacht haben die Muslime sind vernichtet aber das war anders dann Allah subhanahu wa ta'ala hat das geändert weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat um den Sieg in diesem Krieg hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Frau gesehen die wurde getötet sagte, man durfte diese Frau nicht töten. Wer hat das getan? Da hat man gesagt, Khalid. Der hat gesagt, oh Allah, ich sage mich los von dem, was Khalid getan hat. Und dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. einen Sahabi geschickt, dass er zu Khalid geht und er sagt ihm, du darfst kein Kind töten, du darfst keine Frau töten, du darfst keinen Behinderten auch töten. Du darfst das nicht machen, wenn das auch Kriegszustand ist. Und da hat man eine Lektion von Hunayn bekommen. Die Leute, die von Hawazin und Thaqif und von den arabischen Stämmen, die sind jetzt drei Gruppen geworden. Eine Gruppe zog sich zurück in Al-Taif, eine Gruppe, die war in Al-Taif und eine in Nakhla, in der Nähe von Al-Taif war das. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallam hat zu Al-Taif, zu diesem Platz, hat auch eine Brigade geschickt. Abu Amr al-Ash'ari war der Führer. Aber die wurde getötet, Abu Amr al-Ash'ari. Dann hat Abu Musa al-Ash'ari die Führung genommen und die Muslime haben auch diesen Krieg gewonnen. Und dann blieben zwei. Das bedeutet die Leute, die in Al-Ta'if sind und die Leute, die anderen. Natürlich später haben diese Leute den Islam angenommen. Das werden wir, inshallah, das nächste Mal bei Ibn Ta'ala erklären. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.